der Zeit von Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, auch in jeder Zeit, dass sie das als Beweis nehmen. Sagen die Mehrheit, die Gelehrten, die alle in der Medien kommen, sagen das Gegenteil, was du sagst. Und sagen das Gegenteil, was der und diese Gelehrte sagen. Das heißt, sie sind auf Haq und ihr seid auf Batil. Der Prophet ist mit dem Gegenteil gekommen. Ja, und er hat in mehreren Stellen im Koran bewiesen, dass die, wenn du die mehr. Kannst du den Vers inshallah suchen? Ich habe vergessen, wenn du auch vorbereitest. Diese Vers inshallah können wir einfach so übersetzen, damit wir inshallah Zeit sparen. Auf jeden Fall, Allah tabaraka wa ta'ala, Allahs Gesandte kann hat diese Denkweise widerlegt. Er hat gesagt, dass es falsch ist, weil Allah tabaraka wa ta'ala hat mehrere Stellen im Koran gesagt, dass wenn du die Mehrheit der Menschen auf dieser Erde folgst, so werden dich in der Irre führen. Ja, und er hat in mehreren Stellen Allah tabaraka wa ta'ala darauf gedeutet, dass die Mehrheit kein Beweis ist für die richtig der Aqida. Oder dass man sagt, das ist meine Aqida richtig und so weiter und so fort. Und wir haben schon eigentlich gesagt, ja, wenn ihr die Grundlage kennt, wenn ihr den Asl kennt oder wann dieses Kampf angefangen hat, seit Allah tabaraka wa ta'ala der Adam erschaffen hat, das ist nicht was Neues. Manche Leute ja, die wundern sich und so weiter. Nein, das ist nicht was Neues. Jeder, der mit das kommt, wo Allah tabaraka wa ta'ala die Gesandten gesandt hat, er wird hundertprozentig auf diesen Weg geprüft. Ja, entweder man muss das in Kauf nehmen und damit rechnen oder einfach aufhören und einfach zu Hause sitzen wie die Frauen. Das ist keine Beleidigung für die Frauen, aber ich meine, dass sie zu Hause sitzen und sich beschäftigen mit dem Essen und Kochen und so weiter und so fort. Denn es gibt Frauen, Alhamdulillah, die erziehen Generationen, ja, die gute und Aqida haben, gute Manhaj haben, die natürlich tausendmal besser als viele Männer. Aber in dem Sinn sagt man, dass sie meistens, die Frauenarbeit ist das halt Haushalt und so weiter und so fort. Deswegen, derjenige, der diesem Weg folgt, der Weg der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und alle Propheten, soll er damit rechnen, dass er geprüft wird auf dieser Weg. Und wenn wir die Grundlagen kennen würden und der Asl dieser Streit oder wo das Streit angefangen hat, und wenn wir den Koran lesen, dann wissen wir und verstehen wir die Lage. Dann werden wir das alles erkennen. Ja? Das, was heutzutage passiert zum Beispiel. Und man kann niemals sich vorstellen, genau wie wir uns vorstellen, wir können uns nicht vorstellen, dass zum Beispiel heutzutage, es gibt doch diese Islamunterricht in den Schulen, jetzt haben die neue gemacht, ja? Bei den islamischen, in diesen Ländern zum Beispiel, gibt es Schulen, da gibt es Stunden für Islamunterricht, stimmt? Habt ihr irgendwo gesehen, dass jemand so mit einem langen Bart als Lehrer Islam unterrichtet und sagt, oder der Manager von zum Beispiel im Prophet vertreten oder zum Tawhid oder zum Sunnah? Nein, die meisten haben eine Krawatte und glatt rasiert zum Beispiel oder haben sogar Schnurrbart und keine Bart und so weiter oder sehr wenig Bart und so weiter. Und natürlich sind meistens Al-Bidah und so weiter. Ja. Und wie kannst du dir dann halt vorstellen, dass heutzutage in der Medien von diesen Tyrannen in unsere Länder kommt und dann er redet über den Kufr und Tawhid zum Beispiel oder er redet über die Grundlage der Religion, über den Tawhid, über den Wala und Bara. Habt ihr irgendwann gesehen? Schaut Wallahi in der Sendung. Schaut in YouTube sogar, lasst den Sender jetzt, weil ihr könnt nicht vielleicht alle Sender nachfolgen und so weiter. Gebt in YouTube Al-Wala Al-Bara ein. Werdet ihr niemals einen Vortrag von einer sogenannten arabischen Sender sehen. Vortrag. Das wird natürlich nicht erlaubt. Ja? Und das ist es, Al-Wala Al-Bara ist La ilaha illallah. Also La ilaha illallah heißt kurz Zusammenfassung Wala und Bara. Bara von Kufur und Schirk und seinen Anhänger und Leute, Wala für Allah und seine Gesandte und die Gläubigen. Das werdet ihr niemals sehen. So, wie kann man überhaupt so mit der Gedanke kommen und sagen, aber die Gelehrten, die in den Medien kommen, sagen, das ist falsch. Ja, natürlich sagen das falsch. Was erwartest du, dass die Gelehrten, die selber finanziert werden und die ein gutes Gehalt bekommen, ja, gutes Gehalt bekommen, habt ihr den Palast von Dings gesehen, von Al-Qadi gesehen? Könnt ihr nicht vorstellen. Es gibt keine, glaube ich, ähnliche See in Deutschland, in manchen europäischen Ländern. Denn die können nicht so viel Geld finanzieren für so ein Haus. Sie brauchen zum Beispiel Bilder und so weiter, aber nicht wie das. Yani, gebt in YouTube ein, da werdet ihr euch werdet glücklich sagen, Subhanallah. Und die bekommen natürlich, das ist kein Problem, dass man zum Beispiel, gut Geld hat zum Beispiel, dass die Menschen diese Ni'ma und Gabe sehen und so weiter. Aber es ist eigentlich übertrieben, dieses Schloss und dieser Palast, und das, weil sie ein gutes Gehalt bekommen. Ja. Und natürlich, die werden nicht über Dinge sprechen, über Themen sprechen, was gegen zum Beispiel deren Tyrannen und so weiter und so fort ist. Und so, deswegen diese Leute, also die Meinung von den Palastgelehrten oder diejenigen, die in der Medien kommen, das kann man nicht alles beweisen. Ja, das kann man überhaupt nicht alles Beweis nehmen. Und das, was die Ahlul Jahiliyyah gesagt haben, gemacht haben, die Mehrheit der Leute, die Mehrheit der Gelehrten, ja, wir sagen natürlich in der vierten Bereich, die Mehrheit Gelehrter sind in der Meinung das und jenes und so weiter. Ja, oder Al-Qawl al-Rajih, der wichtige und stärkste Aussage, so und so. Aber geht es um den bestimmte Themen und so weiter, und dass man nicht das alles immer als Beweis nimmt und das, was der Prophet dagegen sozusagen oder das Gegenteil gesagt hat, dass es kein Beweis ist, die Mehrheit kein Beweis ist, sondern der Haq ist Koran und Sunna. Das, was Allah sagt und was der Prophet sagt, und hat auch darauf gedeutet, dass diejenigen, die den Haq folgen, sind immer die minderen Leute, ja, immer den weniger. Al-Mas'alatu al-Sadis, Al-Ihtijadu bil-Mutaqaddimin, Surat al-Mu'minun, Vers 24. Al-Ihtijadu bil-Mutaqaddimin, hadi min qawa'id ahlul jahiliyya, annahum yahtajuna biman sabaqahum, kaqawlihim, qala fama balu qurunik al-Qula, ja, Surat Taha, zum Beispiel, 51, Surah Taha 51 und Surah Al-Mu'minun 24. يحتجون بالمتقدمين ويقولون أن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم قال يقولون فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى وقوله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب هذا هو معيار أهل الجاهلية كان معيار أهل الجاهلية أنهم يحتجون بمن سبقهم. طيب في المسألة السابعة إن شاء الله يتوضح الأمر أكثر. Die sechste مسألة von der أهل الجاهلية ist, dass sie diejenigen, die vor denen waren, alles Beweis oder Beweisargument sozusagen nehmen. Ja? Das ist auch eine von der Sache, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Gegenteil bewiesen hat und was auch natürlich widerlegt hat. Und heutige Ahlul Jahiliyyah das Gleiche machen. Ja? Manche zum Beispiel, jetzt manche, sagen wir die Madakhila. Die Madakhila, wenn du denen fragen würdest, sagst du, von wem soll ich Wissen nehmen? Er sagt, nimm von die, sagt zum Beispiel, nimm von Rabi' al-Madkhali. Der ist noch am Leben. Wenn du sagst, weder noch, sagt er, nimm von den Verstorbenen, die schon gestorben sind. Sagst du wer, dann sagt Ibn Uthaymin, Ibn Baz und Albani. Warum diese drei, besonders diese drei? Weil die haben in mancher Stelle, die haben in mancher Stelle, einige von denen, Rabi al-Madkhali gelobt. Yani in dem Sinn gelobt, obwohl in dieser Zeit nicht so war, wie es danach yani geworden ist. Und in dem Sinn gelobt, yani wegen seiner Wissen im Bereich von zum Beispiel im Bereich von Hadith, aber Ilmul Rijal, yani das Wissen über die Männer, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wissen über die Überlieferungskette, ja? Das ist zum Beispiel ein Wissen, ist ein Bereich von Wissen, dass man zum Beispiel weiß, wer was überliefert hat. Und subhanallah, diese Wissenschaft gibt es nur bei Ahl Sunnah al-Jamaah. Das ist nicht so, liebe Geschwister. Jeder Hadith-Überlieferer hat eine Akte. Ja, genau, wir können zum Beispiel ein Beispiel geben. Jetzt sagen wir, sind, ich glaube, jetzt 200 oder wie viele Bruder hier sind. Ja, aber sagen wir, das, was hier ist, wir machen für jeder eine Akte. Die besonders diejenigen, die in diesem Unterricht teilgenommen haben. Und ich sehe, wer sich konzentriert, wer ist am Schlafen ist, wer am Liegen ist zum Beispiel, wer redet, wer mit seinem Handy spielt, wer spielt mit Kindern und so weiter. Ich sehe das und ich speichere das alles. Aber das ist, ich sage nur, aber die Ahl Hadith haben diese Eigenschaft. Die speichern das, ja? Die speichern das. Und wird auch geschrieben, sogar von manchen Schülern. Aber manche Schüler schreiben, zum Beispiel jetzt schreibt Faruk, der Bruder, der neben ihm ist, kann nicht sein, dass er diesen Hadith mitgehört hat, weil ich habe in diesem Hadith, genau in der Nähe, neben diesem Hadith, eine Anmerkung geschrieben, dass der Bruder schon mal seine Hände am Spielen hat. Also er kann diesem Bruder gar nicht diese Hadith überliefern. Das wird in seine Akte geschrieben. Der Bruder, Abu Khadija, zum Beispiel, in der fünften Angelegenheit von Jahiliyyah, der war mit seinen Brillen am Spielen. Ja. Ja, genau. Zum Beispiel. Oder er war yani, nicht konzentriert in diesem Thema. Dann wird für ihn alles in seine Akte geschrieben. Und wenn er morgen kommt und sagt, die fünfte Messala, habe ich gehört so, so, so. Der Bruder sagt, nein, wir haben doch geschrieben in deine Akte, dass du in dieser Zeit mit das und jenem beschäftigt warst. Also so geht das mit dem Hadith und dieser Ilmu al-Bijal. Jeder, also die Männer von dem Überlieferungs-Hadith sind bekannt. Ja? Und diese Wissenschaft gibt es nur bei einer Sunnah al-Jamaah. Da werdest du von niemandem finden. Gibt es auch nicht bei niemandem. Und wenn wir schauen, subhanallah, wie Imam Bukhari rahimahullah streng war in dieser Sache, und die Gelehrten sagen nicht umsonst, Imam Bukhari, der Sahih Bukhari ist der richtigste Hadith oder Buch nach dem Buch von Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und diese Leute zum Beispiel, wir haben einen Sekte genannt, dass sie die vorherigen Menschen als Beweis nehmen. Das Problem liegt nicht nur, also das Problem liegt nicht nur jetzt bei den verstorbenen Leuten als Beweis nehmen. Kann man natürlich, ja, aber nicht sich auf drei oder vier Menschen begrenzen und alle anderen nicht erwähnen, obwohl die sind der Wurzel oder der Asr yani zum Beispiel von dieser Sache. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala, dass die Ahlul Jahiliyyah gesagt haben, hast du schon nach hier so ein paar, dann kannst du diese zwei Verse lesen. Allah sagt, wie steht es denn mit den früheren Geschlechtern? Das ist Surat Al-Nun. Surat Al-Nun sagt Allah, da sagten sie aus einem Volk führende Schaf, die ungläubig war. Dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er wahrlich Engel herabgesandt, Wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Das ist auch eine Regel von Ahlul Jahiliya, die auch leider heutzutage verbreitet ist. Die siebte ist eine von den wichtigen Punkten, sehr, sehr wichtig, inshallah, wissen, euch konzentrieren. Al-Mas'alatu al-Sabi'a, wa yamna al-Masail al-Muhimma. An Ahlul Jahiliya, كما ذكر الشيخ رحمه الله يقول الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله تبارك وتعالى ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ثم قال الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم also سورة البقرة Vers 89 المعيار الذي يعرف به أهل الجاهلية الحق من الباطل هو أن كل ما كان عليه أهل القوة والعلم والجاه والغنى هو الصواب وإن كان في حقيقته باطل فهم يرون أن الحق دائما يكون مع أشرف القوم ولأشراف القوم وأذكيائهم وأغنيائهم ووجهائهم وأن بسطاء الناس وفقراءهم أحرى عندهم أن لا يعرف الحق أحرى عندهم أن لا يعرف الحق ولا زال أهل الجاهلية المعاصرة يزنون الحق والباطل بهذا الميزان الجاهلي فيقولون إن أوروبا وأمريكا وحكومات الخليج على حق لأنهم عمروا الأرض وبرعوا في العلوم ورفعوا شعوبهم وأن علماء السلطان أهل الماجستير والدكتوراه المشهورين في الفضائيات والمنتديات والمؤتمرات أحرى بمعرفة الحق أو أحرى بمعرفة دين الحق بينما أبطل الله تبارك وتعالى هذا الضابط والمعيار في آيات كثيرة في كتابه العزيز فقال تعالى عن الأمم الكافرة السابقة وكانوا أشد منهم قوة وهم أشد منهم بطشا ثم قال تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكذلك الآيات التي استدل بها المصنف الدالة على أن أهل الكتاب كانوا على علم تام بالرسالة وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأمم السابقة كانوا على قوة في البدن والعلم والذكاء والغنى أكثر بكثير من الأمم الكافرة المعاصرة فهل كانوا على حق؟ وهل أغنى عنهم علمهم وقوتهم وغناهم من الله شيئا؟ قال الله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر الله يعني مسألة عجيبة سبحان الله رد وأبطل الله تبارك وتعالى هذا المعيار معيار الجاهلية طيب ديزة Wir haben gesagt, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit von der Jahiliya, was sie heutige Jahiliya auch verwenden. Ja? Und zwar, dass sie Menschen als Beweis und Argument nehmen, die denen Kraft, Stark und Verstand oder Technologie und Wissen in der Dunya gegeben wurden oder Macht gegeben worden in der Dunya oder dass sie Geld haben oder Position haben. So Allah tabaraka wa ta'ala hat das, diese Qaida widerlegt, also diese Regel von der Ahlul Jahiliya widerlegt. Denn die Ahlul Jahiliya damals und heutige Jahiliya machen das Gleiche. Die Ahlul Jahiliya damals haben gesagt, oder die haben diese als Maßstab genommen, damit sie unterscheiden zwischen Haq und Batil. Haben sie gesagt, diejenigen, die denen Kraft gegeben wurde, Wissen in der Dunya gegeben wurde oder Macht gegeben wurde oder Geld gegeben wurde, sind immer auf der richtigen Seite. Ja? Obwohl in der Wirklichkeit sind Ahlul Batil, sind die Leute des Unwahrheit. Aber sie sehen, dass der Haq und der Wahrheit immer mit stärkeren Leuten ist. Ja, und das war ein Maßstab bei dem Kuffar oder bei dem Ahlul Jahiliyyah. Und das heißt, bei dem Ahlul Jahiliyyah war das Maßstab, dass die Haq und die wahre Weg immer mit den geerzten Leuten, das heißt die ersten Leute auf der Erde, das heißt ja nicht Leute, die denen eine Position gegeben wurde. Ja, zum Beispiel ein Präsident oder sagen wir Sprecher von einem Volk zum Beispiel oder Mufti von einem Volk, der Redner in der Namen von einem Volk. Das sind die Ashraf al-Qawm, die man nennen die. Ja, also die erste Personen, ja, die von diesem Volk und so weiter. Und bei den schlauesten Leuten, wir haben immer gesagt, dass der Haq sind immer bei den schlauesten Leuten. Das sagen die Subhanallah, die heutige Juhal. Sagt Subhanallah, was redet ihr? Guck mal, die haben das und jenes erreicht. Guck mal, die haben das und jenes gebaut. Was haben wir gebaut? Ja, die nehmen das als Maßstab, dass der Haq mit Technologie erkannt wird. Und die haben der Ahlul Jahiliyyah immer gesagt, die schwachen Leute können niemals auf dem Haq sein. Die schwachen Leute, das heißt diejenigen, die arm sind, diejenigen, die in der Dunya nichts erreicht haben oder nicht vieles erreicht haben, die keinen Besitz haben und so weiter und so fort, dass sie immer auf Batel sind. Das ist der Maßstab von der Ahlul Jahiliyyah. Und die Jahiliyyah von unserer Zeit, Subhanallah, die wiegen das Haq und Batel mit der gleichen Waagschale, ja, mit der gleichen Misan, wiegen den Haq und Batel. Denn sie sagen, dass Europa zum Beispiel oder Amerika, ja, schaut, was Amerika erreicht hat, welche Technologie sie haben, welche Straße sie gebaut haben, ja, was sie alles erreicht haben und welche Technologie sie haben und so weiter, wie schlau diese Menschen sind und so weiter und so fort. Und Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt in Surat Al-Ahqaf, hast du schon ausgeholt? Ahqaf, Vers 26. Sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala in Surat Ahqaf, der Bruder wird inshallah den Vers jetzt vorlesen. Und die nehmen, wie gesagt, das alles Maßstab. Und sie nehmen sogar die Gelehrten, die Palastgelehrten als Maßstab. Und was wir vorhin auch erwähnt haben, diejenigen, die denen Magister gegeben wurden oder Doktorat haben, also den Doktortitel haben, das soll euch nicht täuschen, ja, dieser Magister oder Doktor und so weiter. Wir haben Leute gesehen, zum Beispiel die unseren Leute kennen hier zum Beispiel. Vor einigen Jahren gab es jemanden, der von der saudischen, ja, Regierung geschickt worden ist, der ja, auch Zeugnis hat. Und der sitzt mit dem großen Gelehrten zum Beispiel. Oder der hat auch, der ist sogar einer Beamter von einem Verein, der sehr bekannt war. Sogar Subhanallah, dieser Verein haben sie verboten. Ja, Jam'iyyat al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'an Munkar. Es gab einen Verein, das Gute bietet und das Verwerfliche verbieten und so weiter, das haben sie sogar zugemacht. Weil es gibt viele, die Alkohol trinken dort. Viele Orte, wo getanzt wird. Ja? Gibt es ein anderes Wort für diese Männer, die so halb sind? Ja? Was? Ja, ja, genau, von diesen Tanzen, wie sie tanzen, wie sie Disco haben und so weiter, in der Jazirat-Arab, in Saudi-Arabien, damit ihr Bescheid habt. Sogar gibt es in der Nähe von Makkah eine, nicht Internet-Café, eine, wie ein Bar, ja, wie ein Bar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Weil du siehst die ganze Zeit, du machst dir Handy auf, bei dem ist der Fernseher auf, Alhamdulillah, wir haben keine Fernseher, aber machst du Fernseher auf, dann kommt dieser Dings. Kaaba, Mekka, Tawaf und so weiter und so fort. Oder die Leute, die dorthin gehen, sehen Leute mit Bart, sagen, Schick, Schick, mach keine Dua, geh weg vorbei. Ja, du bleibst bei dem Grab vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Normalerweise darf man ja nicht bleiben, also man begrüßt und geht vorbei, aber es gibt Leute, die bleiben. Ja, Rasulullah, ja, Rasulullah. Die schieben denen, ne? Und die möchten trotzdem ja nicht. Ja. Und die anderen schieben, sagen, das ist Schirk, das ist Schirk. Als ob sie alles auf dem Tawhid sind, ja? Die achten nur auf den Schirk von Gräber, aber die vergessen den Schirk von Palasten. Ja? Schirk al-Qusur. Und das ist, subhanallah, genau das Gleiche, ob jemand für jemanden etwas schlachtet oder ob man bei dem Urteil bei jemand anderem sucht. So, das kann man sich nicht vorstellen, dass diese Dinge in diesem Land stattfinden. Und es gibt viele Banken, die mit Zinsen, europäische Banken gibt es dort. Und der Regierung erlaubt das, weil die Erlaubnis muss von der Regierung kommen. Hier einen Stempel, kannst du eine Bank bauen mit dem Zinsen und so weiter und so fort. Ja, das bauen wir und so weiter. Und dann sagen sie, dass sie nach dem Scharia herrschen. Natürlich nur die Leute, die diese Realität nicht kennen und so weiter und verblindet sind von den Leuten, die schon Magister haben. Jetzt wird laut sich über einen Gelehrten etwas sagen. Sagt, wen bist du? Er sagt zu dir, wer bist du? Ja, und das ist genau das der Beweise von Al-Jahiliyyah. Sagt, der ist der Mufti von so und so. Ja? Der ist der Mufti von so und so. Der wird in der Jazira als Allama betrachtet oder beschrieben oder untertitelt. Allama zum Beispiel so und so. Und wenn du seine Fatwa schaust, wird der kleinste Kind hier vielleicht das widerlegen. Aber du sagst, er sagt nein. Ja. Auf jeden Fall. Er erlaubt diese manche Taten, alles halal und so weiter und so fort. Das haben die Ahlul Jahiliyyah gemacht. Hast du den Vers gefunden? Tayyib, inshallah, erstmal hören wir den Vers. Allah sagt, und wir hatten ihnen ja eine feste Stellung verliehen darin, worin wir euch keine feste Stellung verliehen haben. Und wir hatten ihnen Gehör, ordentlich, und Herzen gegeben. Aber weder ihr Gehör noch ihr ordentlich noch ihre Herzen mussten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten. Und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Also Allah Ta'ala hat der Prophet hat von dieser Mas'ala, dieser Angelegenheit von der Jahiliyyah gewarnt und hat das Gegenteil bewiesen. Und dafür gibt es sehr zahlreiche Verse. Und dass es kein Maßstab ist, dass man auf dem Haq ist. Ja? Dass das kein Maßstab ist, dass man auf dem Haq ist. Denn die Leute, die von der Jahiliyyah und jene Leute, die Allah Ta'ala denen zum Richter gemacht hat, haben auch etwas erreicht, was vielleicht unsere oder der Umma von Muhammad Sallallahu Alaihi nicht erreicht hat. Hast du den? Weil kannst du den ab. Allah sagt: Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Art verfuhr? Siehst du nicht, wie dein Herr mit dem Ad verfuhr, mit Iran, mit den Schützen, also die gewollte Städte? Ist darin ein ausreichender Schwur für denjenigen, der Klugheit besitzt? Siehst du? Ja. Dergleichen nicht erschaffen wurde in der Landstrichen. Also wir haben etwas erreicht und wir haben was gebaut, was keiner erreicht hat, in der Berge solche Gebäude zu bauen. Ja, es gibt noch manche Stelle noch von Qaum Ad und so weiter, was keine erreicht hat. Ja, die haben Gebäude gebaut, wie es keine bis sogar jetzt erreicht hat zu bauen und so weiter. So schwer, also da vorher auch erreicht hat zu bauen. Aber das war kein Maßstab, dass sie auf dem Haq sind. Allah tabaraka wa ta'ala hat denen zunichte gemacht und hat denen vernichtet, subhanahu wa ta'ala. So. Und das soll nicht der Maßstab sein, wer jetzt, yani es gibt jetzt heute, yani zum Beispiel, dieser Rabbi Al-Khalid, der ist der Mufti von Medina. Du kannst nicht trauen sagen über den Mufti von Medina etwas, zum Beispiel nein. Warum? Weil er einen Titel bekommen hat, zum Beispiel. Oder wenn du jemanden in seinen Namen erwähnst, ne, sagst du, sagen wir zuletzt, ist nur ein Leser des Koran. Aber kann jemand sagen, dass Reda einen Fehler gemacht hat? Nein, sagen wir, wer bist du? Der ist der Vorbeter von Mekka. Aber wer hat ihn eingestellt dort? Ja, und wenn du siehst, was er alles sagt, was er alles erzählt, dann werdest du, subhanallah, ganz klar und deutlich verstehen. Aber du kannst nicht das erwähnen. Warum? Weil die Leute, die normale Bevölkerung, haben die gleichen Eigenschaften von der Jahiliyyah. Die nehmen diesen Maßstab von der Adu al-Jahiliyyah. Die sagen, der ist ein Vorbeter. Ja, kannst du dir einen Vorbeter vorstellen? Der geht in Pakistan und er macht Dua von der Parvez Musharraf. In der Zeit, wo Parvez Musharraf zum Beispiel die Muslime dort getötet hat. Ja, der macht für ihn Dua. Sagt, oh Allah, helfe ihm dabei zu siegen. Gegen wen? Ja, sagen wir, okay, du hast verschiedene Meinungen mit dem Taliban zum Beispiel, ja? Aber das heißt nicht, dass sie Kuffar sind, oder? Du, auch wenn du nicht der gleiche Meinung bist von Taliban oder auch andere Gruppen und so weiter, trotzdem bleiben die in der Rahmen von Islam, ja? Du hilfst ihnen, indem du zum Beispiel, yani, wenn die Fehler haben, sagst du, möge Allah denen Recht halten, möge Allah denen zum Beispiel helfen, dass sie diesen Fehler korrigieren, wenn sie einen Fehler haben. Aber das heißt nicht, dass sie, außer wenn sie einen Kuffertat machen, aus dem Islam rausgehen, das ist was anderes. Aber trotzdem, es geht jetzt nicht darum, jetzt, dass wir sagen, trotzdem kannst du sagen, gehen und Dua und so weiter machen gegen den. Nein, es geht darum, auch wenn die einen Fehler machen, es geht darum, dass sie unsere Brüder bleiben, solange nicht in der Auslöschung des Islam reingefallen sind. Ja, und das gilt für alle Muslime. Ja, wir nehmen. Wir urteilen aus dem Äußern, dass jemand, der ein Zeichen von einem Islam Muslim hat, dann sagen wir, er ist Muslim oder Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, er ist Muslim, solange der nicht eine Ausdrücke des Islam gemacht hat und nichts gemacht hat, der es aus dem Islam rausbringt. Und genau die Gruppen zum Beispiel, wenn wir sagen, dieser Gruppe, kein Problem, kann sein, dass du nicht die gleiche Meinung vertretest. Verstehst du? Kann sein, dass du nicht die gleiche Meinung von allen Gruppen vertretest. Aber solange sie keine Ausdrücke des Islam gemacht haben, dann sind sie Muslime. Und dieser Mann geht dorthin, obwohl er hat das nicht nötig. Was bringt dich von Jazirat al-Arab nach Pakistan? Und dass du von Parvez Musharraf Dua machst, sagst du, möge Allah ihm zu Sieg verhelfen. Und jetzt in Haram, letztens war ich bei einem Bruder, ich war bei einem Bruder, der hat Fernseher gehabt. Ich weiß nicht, wer war das. Auf jeden Fall, yani, letzte Woche, subhanallah, der war auf dem Sender von Mekka und der hat vorgebetet, der hat Dua gemacht. Allah, diese Dua, subhanallah, alleine diese Dua ist sehr, sehr gefährlich. Aber wenn du redest, er hat gesagt, wie bist du, der ist der Vorbeter von Dings und der hat Doktorat zum Beispiel. Aber wenn du jemanden bringst, der Doktorat hat oder Magister hat, der Wissen hat, sagt nein, wer hat ihm das gegeben? Wer sagt, dass es richtig ist? Ja, subhanallah, was von einem, die Herren diesen Menschen haben. Allah muss da. Also die akzeptieren nur eigene Doktoren, eigene Magister, ja, eigene Ijaza. Nur das akzeptieren die. Aber dass du eine Ijaza hast oder Magister hast oder Doktorat hast, sagt nein, der ist gehört von zu dem und dem Bereich. Die Verse haben wir schon gesagt. Hat auch als Beweis, also Allah subhanahu wa ta'ala hat Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dagegen gekämpft oder das Gegenteil bewiesen, indem Allah tabaraka wa ta'ala solche Versen zum Beispiel offenbart hat, dass es kein Maßstab ist und dass der Haq mit dem, also Haq ist, dass man den Koran und Sunna folgt. Wallahi, liebe Geschwister, die Gelehrten von den Murji'a, alle Gelehrten, ohne eine Ausnahme, jeder, wenn du fragen würdest, ist der Unterstützung ein Kufr, sagt ja. Aber bei dem Interpretieren und bei dem Aufteilen, dann sagt, das ist aber kein Unterschied. Guck mal, subhanallah, wir haben gesagt, Kreuz zu tragen ist Kufr. Aber wenn der Präsident Kreuz getragen hat, haben wir gesagt, nein, der Tat ist Kufr, aber der Täter ist kein Käfer, zum Beispiel. Wir haben gesagt, Unterstützung ist Kufr. Aber wenn der Präsident ja nicht zum Beispiel unterstützt hat, sagt, ja, aber der möchte sich nur von Saddam schützen, deswegen hat er das gemacht. Das ist kein Kufr. Und die haben zum Beispiel Allahs Gesetze yani, verändert und mit einem anderen Gesetze geherrscht, wo die, wenn du sagst, aber es gibt doch eine Ausbrüche, was er unterrichtet normalerweise, dann sagen die nein, aber das, der macht das nicht aus seinem Herz. Hast du ihn gefragt, ob er dagegen ist? Subhanallah. Dass wir sagen, Präsidenten klopfen bei denen, oh du Herr so und so, machst du das, weil du das Allahs Religion hast? Der ist nicht dumm, auch wenn er hasst, dass er das nicht, dass wir das nicht sagen, aussprechen. Also, für jeder haben eine Ausrede gefunden. Für jede Sache, für jede Kufr. Wallahi, es gibt keine Ausdrücke des Islam, außer die arabischen Präsidenten, da reingefallen sind. Gibt es keinen. Egal welche Ausdrücke siehst, gibt es im Islam, der Präsidenten, die arabischen Präsidenten sind da reingefallen. Und auch anderen. Also, wenn wir sagen, die arabischen, heißt nicht, dass die Türkei frei ist von diesen Dings oder anderen Ländern, ist eigentlich alle, der nicht mit Allahs Gesetze herrscht. Das heißt, suche und schaue jede Ausdrücke. Und wenn du nicht siehst, dass der einer von denen da reingefallen ist, dann hast du recht. Egal welche Ausdrücke. Schick, sind die reingefallen. Vermieter zu nehmen, sie unterstützen, dass jemand der Vermieter nimmt. Das ist noch schlimmer. Dass sie sagen, okay, Al-Qubur kommt und baut euren Gebäude und macht das, was ihr wollt. Sich lustig machen über Allahs Religion? Ja, die Medien erlauben den Medien, dass sie alles sagen. Sich zu ehren mehr als Allah und seine Gesandte? Ja, die ehren Atatürk mehr als Allah und seine Gesandte, zum Beispiel. Oder der König von arabischen Ländern. Unterstützung? Ja, haben sie unterstützt. Iradu an dinillah, yani, sich abwenden von Allahs Religion, ja. Wallahi, der König von Saudi-Arabien, wallahi, wenn die Leute die arabische Sprache verstehen, wenn sie hören, was ihr sagt, sie werden sich kaputt lachen. Kaputt lachen. Yani, er sagt Wörter, ja, schnell, weil er nicht lesen kann. So, wallahi, mit ihm diesen Dings, ne? Sagt, ja, wallahi, einer von seiner Familie sei so gelacht in einer Sitzung, weil er verwechselt ein Wort zwischen Istikha und Istikha. Istikha heißt yani, sich ausruhen. So. Und Istikha ist yani, Toilette machen zum Beispiel. Ja? Und die lachen so, weil die weil subhanallah, die, so ein Mann, wallahi, es ist, die sind nicht erhält, dass sie einen Härter werden oder yani, einen. Ich habe einmal diese übersetzen lassen, in der Kanal gepostet, yani, die haben nicht Ahliye. Wie man Ahliye übersetzt. Zeug. Nein, die sind nicht in der Lage, eine Schaf zu, yani, Härter vor einer Schaf zu sein. Geschweige in der Lage zu sein, eine Umme zu führen. Ja. Ja, die sehen nicht, kenne ich mal arabische Sprache, wie sie reden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, diese Leute, subhanallah, sind in alle Arten von Ausdrücken reingefallen. Es geht nicht um nur mit einem anderen Gesetz zu herrschen. Es geht, alle Arten der Ausdrücke sind sie da reingefallen. Und dann, wenn du redest, sag, subhanallah. Hast du bei ihm diesen, yani, die Voraussetzungen von Takfir oder die Hindernis geschaut? Hast du ihn gefragt, hast du sein Herz und macht ihr das aus, siehst du nicht, dass er betet und so weiter und so fort. Wir haben diese ganze Schubhat eigentlich widerlegt. Aber wenn ein Muwahhid kommt, ja, wenn ein Muwahhid kommt und sagt, ruft zum Koran und Sunnah, selbst wenn er Fehler hat, aber die schauen bei manchen Leuten mit der, na, mit Lupe, genau, mit Lupe schauen, wer welche Fehler macht, damit sie ihn aus dem Islam rausschmeißen. Aber diese große Kufriyat machen die Augen zu. So, inshallah, wir beenden die Allah Ta'ala bei dieser. Bei siebter Mas'ala von Masail al-Jahiliya. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören und danach die Besseren davon wollen. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Wenn ihr Fragen habt zwischen dem, können wir antworten. Wenn nicht, dann. لكن هكذا لقيت مضيبا لما تقتل كل العربية الله المستعان والله المشكلة أن الحديث يقول أنا أحيانا أشوف أننا تعودنا يعني نلقي الدروس